Dieses Stück ist eine Zusammenarbeit mit der zurzeit angesagten Rapper und DJs des Britpop. Lewis Parker, Super T, Braintex, alles junge Rapper des Lowlife-Labels bringen das aktuelle Selbstverständnis des britischen Hip-Hop auf den Punkt. Eine wichtige Rolle spielen da immer noch die Londoner DJs und Soundtüftler Cold Cut. Die beiden Hip-Hop-Fanatiker sind schon seit Mitte der 80er dabei und haben mit ihrem Ninja-Tune-Label wirklich eine Plattform für experimentellen Hip-Hop und viele andere Spielarten des elektronischen Freistils geschaffen. DJ Food ist eines ihrer vielen Pseudonyme des Produzententeams und Spiral eines ihrer vielen Hip-Hop-Instrumentals.